Dialog 9. Fish und Chips. Dialog 9. Fish and Chips. Ist hier in der Nähe ein Fish- und Chip-Laden? Is there a chipper around here? Direkt um die Ecke. Just around the corner. Was möchten Sie? What can I get you? Ich hätte gerne eine Portion Fisch. Could I have a portion of fish, please? Was wünschen Sie? Kabeljau oder Scholle? What would you like? Cod or plaice? Haben Sie Schellfisch? Have you got any haddock? Leider nein. I'm sorry, we haven't. Gut, ich nehme eine kleine Portion Kabeljau. Well, I'll take a small portion of cod. Sonst noch etwas? Anything else? Eine große Portion Pommes frites, bitte. A large portion of chips, please. Nützliche Ausdrücke. Geben Sie mir bitte eine Scheibe Schinken. Could I have a slice of ham, please? Ein Stück Käse, bitte. A piece of cheese, please. Eine Dose Bier, bitte. A can of beer, please. Geben Sie mir bitte eine Flasche Mineralwasser. Could I have a bottle of mineral water, please? Ein Glas Wein, bitte. A glass of wine, please. Ein Tomatensandwich, bitte. A tomato sandwich, please.